Es ist Freitagnacht und mal wieder soweit. Die Kehle ist locker, Düse, Gummi im Hals. Ich war abstinent, 5 Tage lang. Die Reise beginnt 2 Tage Zauberland. Den Schnaps, ich hab's wieder geschafft. Die Sorge sind fern, ich bin ein reicher Mann. Schlau wie der Fuchs, stark wie ein Bär. Außer Rand und Band, ich bin im Zauberland. Kneiper ist Gott, der Tresen der Alter. Geld spielt keine Rolle, ich zahl nächstes Mal. Das Bier ist Schal und die Zunge wird schwer. Doch ehe wir gehen, singen wir nochmal. Sauberland.